Ich habe im Spätherbst mit Facebook Kontakt aufgenommen, weil ich gesehen habe, dass diese Verbreitung von Fake News auf Facebook ein echtes Problem ist, ein richtiges Problem. Ein Problem, was unsere aufgeklärten Demokratien hier in Europa bedroht. David Schraven, Gründer des Recherchezentrums Korrektiv in Essen, zum ersten Kontakt mit Facebook. Der Dialog mit dem deutschen Verantwortlichen bei dem sozialen Netzwerk hätte sich dann vertieft. Am Ende hätte Facebook Korrektiv gebeten, künftig für sie auf Fake News Jagd zu gehen. Möglicherweise hat hier auch der Druck der Bundesregierung eine Rolle gespielt. Sie will Betreiber sozialer Netzwerke für Falschmeldungen stärker in die Pflicht nehmen. Korrektiv soll es nun richten, zunächst in einem Testlauf. Wir denken, wir sind die Richtigen für die Aufgabe, weil unser Kerngeschäft ist es halt, vernünftige, gute Berichterstattung zu gewährleisten und auch zu prüfen und nachzuschauen, ob irgendwo Fehler sind, und zwar Fehler, die aus einer vielleicht nicht so guten Berichterstattung eine verlogene, populistische Propagandaberichterstattung machen. Korrektiv hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen gemacht. Das Team, das neben Essen auch in Berlin arbeitet, veröffentlichte seit der Gründung 2014 immer wieder aufsehenerregende Recherchen. Zu Krankenhauskeimen, zu rechtsradikalen Milieus oder auch zum Abschuss des Fluges MH17 über der Ukraine. Dafür bekam das Korrektivteam den renommierten Online-Award des Grimme-Instituts in Marl. Deren Leiterin, Frauke Gerlach, lobt die Arbeit des Rechercheteams. Sie sieht es als guten Partner für Facebook. Sie haben die Expertise als investigatives Journalistenteam, was Sie sind. Sie sind im Kern unabhängig durch das Spenden- und Stiftungsmodell. Insofern haben Sie sicherlich erstmal so von der Struktur her die richtigen Instrumente. In der Tat arbeitet Korrektiv nicht gewinnorientiert. Die Arbeit wird bezahlt durch Spenden und Stiftungen, wie zum Beispiel die Bross-Stiftung, die Rudolf-Augstein-Stiftung oder die Bundeszentrale für politische Bildung. Auch Google spendet Geld an Korrektiv. Das tut Facebook, zumindest in der Testphase, noch nicht. Dass der Social-Network-Riese das Aufspüren von Falschmeldungen nun gewissermaßen auslagert, findet Frauke Gerlach vom Grimme-Institut gut. Aber also ich denke, ein Unternehmen täte gut daran, auch intern so etwas wie, ich meine, Datenschutzbeauftragte, Jugendschutzbeauftragte, Gleichstellungsbeauftragte, wenn man so im deutschen System denkt, also auch so eine Einrichtung innerhalb des Hauses zu haben. Zunächst wird Korrektiv in Essen das aber alleine tun. Dessen Leiter David Schraven weiß, dass die Aufgabe nicht leicht wird. Sobald einige hundert Nutzer eine vermeintliche Fake News melden, müssen er und sein Team ran. Schraven weiß aber um die Wichtigkeit, die Falschmeldungen als solche auf Facebook zu kennzeichnen. Wir glauben natürlich an den Erfolg unserer Arbeit. Ich glaube dran, dass Aufklärung der einzige Weg ist, wie man Populisten aus einer Gesellschaft rauskriegen kann. Nur dann können wir unsere demokratische Gesellschaft am Ende verteidigen.